Sorgen, da bekomme ich meinen Rasenmäher zurück. Wo wir gerade von totalem Schrott reden, mit dem Haufen Blech, da werdet ihr nie ein Rennen gewinnen. Was? Das da ist zufälligerweise ein Hochleistungswagen. Und damit werden wir euch in Glanz und Gloria haushoch schlagen, ihr schlappen, hohlköpfigen, verkotteten Trottel. Machen wir doch mal Nägel mit Köpfen. Los, ich schlage euch eine Wette vor. Geht klar.